Wir stürzen uns gerne ins Bodenlose und Leere. Nichts, was uns hält. Und nehmen keine Rücksicht. Finden nur schön, was kaputt ist und keinem gefällt. Jeden Raum stecken wir an. Nur wenn es brennt, sind wir zusammen und fühlen uns nah. Wir sind lebendige Strophen, berühren uns wie Chopin. Und es gibt kein Refrain. Und doch fällt's mir so leicht, alles zu glauben und nichts Schlechtes zu sehen. Doch irgendwas sagt mir leise, wenn du sie liebst, dann lass sie gehen. Ich tanz mit dir gerne ins Bodenlose und Leere, und ich bin es nie leid. Denn Sehnsucht nach Fernen und das Zählen der Sterne, das war uns immer zu leicht. Das heißt, es wird schwerer mit der Zeit. Was kümmert uns die Wirklichkeit? Wir waren hier normal. Ich könnte ewig mit dir reden, dreiviertel Takt wie Chopin. Ich brauch kein Refrain. Warum wird's mir nur so leicht, alles zu glauben und nicht Schlechtes zu sehen? Doch irgendwas sagt mir leise, wenn du mir liebst, dann lass ihn gehen. Warum wird's mir nur so leicht, alles zu glauben, darin nicht Schlechtes zu sehen? Doch irgendwas sagt mir leise, wenn du mir liebst, dann lass ihn gehen. Wenn du sie liebst, wenn du ihn liebst. Warum fällt's mir nur so leicht, anzuglauben, zu glauben, darin nicht Schlechtes zu sehen? Doch irgendwas sagt mir leise, wenn du mir liebst, dann lass ihn gehen. Wenn du sie liebst, lass sie gehen. Es ist um mich. Ich will noch nicht.